Bitte schön. Okay. Mein Name ist Gündüz. Ich bin die Assistenzärztin hier auf der Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay, zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten. Die muss ich in Ihre Akte schreiben. Ja. Und ja, wie heißen Sie denn? Ich heiße Klaus Haskenhoff. Klaus, soll ich buchstabieren? Ja, bitte. Ja. Klaus, Klaus. Klaus. Und der Nachname ist Haskenhoff. Schreibt sich H-A-S-K-E-N-H-O-F-F. Zweimal F. Alles klar, Herr Haskenhoff. Wie alt sind Sie? Ich bin 46 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 19. Juli 1975. Okay, wie groß sind Sie? 1,84 Meter. 84. Und wie viel wiegen Sie so seit? 82 Kilo. 82. Okay, alles gut. Ja, Herr Haskenhoff, was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich habe so seit ungefähr 3 Tagen habe ich heftige Schmerzen im Rücken und im linken Bein. Seit 3 Tagen haben Sie das. Ist Also, das plötzlich oder langsam begonnen? nee, ziemlich plötzlich. Kam plötzlich. Okay. Ist in der Ruhe aufgetreten oder bei Belastung? Ja, ich musste einen schweren Sack mit Blumenerde tragen. Den musste ich hochheben und dann habe ich mich gedreht und dabei ist mir das in den Rücken gefahren. Alles gut. Sie haben aber so etwas für Hand nicht. Ja, ich hatte immer mal etwas Rückenschmerzen in den letzten Monaten, aber das habe ich auf meinen Beruf zurückgeführt. Aber solche Schmerzen jetzt, die auch ins Bein reingehen, hatte ich vorher noch nie. Ja, Sie haben auch im linken Bein Schmerzen. Ja. Okay, es ist Strahlen in den linken Bein aus oder Sie haben auch Geht bei. so. Das geht runter bis in den Fuß, in die Seite, unten an dem Knöchel. Okay. Können Sie bitte diese Schmerzen genauer beschreiben? Ist das brennend, ziehend? Was für Schmerzen ist das? Es ist mehr so brennend. Aber auch dann ist es so ein bisschen auf der Haut, so ein bisschen ja, wie pelzig. So. Wenn man so drüber führt. Kribbeln, meinen Sie? Ich habe nicht verstanden. Ist das wie Kribbeln? Ja, einmal kribbeln und brennend. Es kribbelt an der Haut da und es brennt. Aber wenn ich über die Haut drüber fahre mit dem Finger, fühlt sich das etwas pelzig an, so. Ich spüre das nicht so gut auf der Haut wie auf sonst auf der Haut. Ist gut. Diese Kribbeln und Störungen, verspüren Sie wo genau? Im linken Bein? Ja, so am Unterschenkel, hier auf der Außenseite am Unterschenkel. Außenseite, okay. Also in der Wade und dann bis in den Knöchel und ja, so bis in den Außenfuß. Okay. Da kribbelt es. Hat sich Ihre Rückenschmerzen mit Bewegung verschlechtert? Können Sie sich Ah, bewegen Bewegung ist nicht gut. oder haben Auch Sie? Nicht gut. wenn ich mal husten muss, das ist auch schlimmer. Ja. Haben Sie Probleme mit Ihrer Wasser lassen zu halten? Wie sagt man das? Ich bin mir nicht sicher. Ja, und Wasser lassen und Stuhlgang. Ja, ich meine unwillig Wasser lassen. Unwillkürlich, ja. Ja. Nein, ich kann, das geht. Wasser lassen und Stuhlgang ist kein Problem. Das geht. Sie haben aber keinen Unfall gehabt. Nee, kein Unfall. Ja, Das Sie war bei der können Arbeit passiert. etwas Schweres Ja, halten und genau. beim Ich Gehen hatten musste Sie so einen diese. schweren Sack hochheben. Der Sack ist ungefähr 30 Kilo. Und das muss ich oft machen bei der Arbeit. Was machen Sie denn vom Beruf? Ich bin im Gartenbau. Garten- und Landschaftsbau. Ich muss Wege pflastern und Bäume fällen und schwer tragen oft. Okay. Können Sie Ihre Beine gut bewegen? Ja, ich kann sie bewegen, aber ich merke, wenn ich so Treppen steige, das fällt mir schwer. Also gerade Treppen runter, so, da habe ich in dem linken Bein nicht so viel Kraft. Da habe ich Was? manchmal den Eindruck, ich knicke so weg. Ah, alles klar. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten Schmerz und 10 sehr starken Schmerz entspricht? Sie haben schon gesagt, dass Sie solche Schmerzen beim Rücken schon gespürt haben, aber das ist, ich denke, etwas heftiger. Ja. Und Also ich würde jetzt sagen, 1 bis 10, da würde ich sagen, ja, 8. okay. Haben Sie auch Kältegefühl in Ihrer Beine? Nee, Kältegefühl, nee. Es kribbelt und brennt. Nee, Kältegefühl nicht. Okay. Haben Sie so etwas auch Ungewöhnliches bemerkt, außer dieser? Ungewöhnliches? Ja, noch etwas Ungewöhnliches. Nee, sonst nichts Besonderes. Okay. Wie fühlen Sie sich denn sonst körperlich? Haben Sie in der letzter Zeit Fieber gehabt, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nee, ich habe mich sonst immer ganz gesund gefühlt. Ich konnte auch immer arbeiten. Ich bin nicht krank gewesen. Nee. Das letzte Mal war ich, glaube ich, krank, konnte ich nicht arbeiten vor 2 Jahren. Sonst Ah, bin ich immer okay. krank. Haben Sie denn in den letzten Zeit an Gewicht verloren? Nein, nein, mein Nein, Gewicht, okay. habe ich immer so zwischen 80 und 84 Kilo. Das ist aber immer schon seit Jahren schon so in dem Bereich. Wie ist es beim Schlafen? Haben Sie Schwierigkeiten beim Einschlafen oder durchzuschlafen? Nein, ich kann super gut schlafen. Das ist gut. Morgens, wenn der Wecker schellt, um 5:30 muss ich aufstehen, dann bin ich immer noch, möchte ich immer noch weiter schlafen, aber ich kann gut schlafen. Ja. Sie, Ich habe schon gefragt über Wasser lassen, aber Sie haben, ich möchte noch wissen, ob Sie irgendwelche Probleme mit Stuhlgang haben oder nicht. Nee. Kein Problem. Okay. Alles klar. Sie haben auch erwähnt, dass Sie vor 2 Jahren krank waren. Ich denke, Sie haben keine chronische Erkrankung, oder? Vor 2 Jahren war ich mal krank, da hatte ich war eine Grippe. Hatte ich eine das war eine Grippe. Ja, da war nichts Schlimmes. Da war ich 10 Tage krank und dann habe ich seitdem wieder gearbeitet, war immer alles gut. Alles gut. Und dann bei Ihnen keine Vorerkrankungen bekannt? Keine wichtige Erkrankung? Ja, ich nehme Medikamente ein gegen hohen Blutdruck. Ach, okay. Sie haben dann Bluthochdruck. Ja, so seit circa 5 Jahren nehme ich die Tabletten ein. Was nehmen Sie? Ja, ich muss mal gerade überlegen. Ich habe hier so einen Zettel, da steht drauf Bisoprolol. Bisoprolol 5 steht da. Bisoprolol 5. Eine Tablette morgens. Ja. Und dann steht hier noch Ramipril 5. Eine Tablette morgens und eine Tablette abends. Ach, alles klar. Wurden Sie denn schon mal operiert? Ja, das ist aber schon lange her. Als Kind wurde ich an den Mandeln operiert. Da war ich, glaube ich, 7 Jahre alt. Und dann wurde ich operiert am Blinddarm. Da war ich 18. Und dann wurde ich nochmal operiert am rechten Fuß, am Sprunggelenk hatte ich einen Bruch durch Fußballspielen. Da war ich 21. Ich habe ganz nicht gut verstanden. Hatten Sie irgendwelche Ihre Knochen gebrochen, oder? Ja, der Knochen war gebrochen am Knöchel, am Sprunggelenk, glaube ich, heißt das, ne? Rechts, am rechten Fuß. Und das wurde operiert. Da war ich 21. Das war beim Fußballspielen passiert. Okay. Als Medikamente nehmen Sie Bisoprolol und Ramipril. Ja. Außer dieser nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Keiner. Nein. Okay. Ist bei Ihnen Allergien bekannt? Nein, Allergien habe ich nicht. Okay. Keine. Sind Sie regelmäßig geimpft, auch gegen Corona? Ja. Habe ich jetzt die 3. Impfung gemacht, diese Booster-Impfung. Und sonst habe ich auch alle Impfungen. Ich gehe auch zu Vorsorgeuntersuchungen zum Hausarzt und der hat gesagt, ich brauche nicht im Augenblick nicht geimpft werden. Ist alles in Ordnung. Okay. Jetzt möchte ich nach Ihrer Lebensgewohnheiten fragen. Zum Beispiel rauchen Sie, trinken Sie Alkohol, eventuell auch Drogen? Also Drogen nehme ich nicht. Alkohol trinke ich abends in eine Flasche Bier. So halber Liter, 0,5. Eine, aber nicht mehr. Täglich aber, oder? Ja, eigentlich jeden Tag, ja. Und rauchen tue ich. Schon seit 30 Jahren brauche ich so 20 Zigaretten, also eine Packung am Tag. Seit 30 Jahren haben Sie gesagt? Ja, seit 30 Jahren. Okay. Ist bei Ihrer Familie, bei Ihrer näheren Verwandtschaft und wichtige Erkrankungen bekannt? Was verstehen Sie unter wichtige Erkrankungen? Ich meine chronische Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit oder irgendwelche Krebserkrankungen. Also Krebserkrankungen nicht. Meine Eltern, die haben beide etwas Alterszucker. Die sind beide 70 Jahre alt. Und der Vater hat Alterszucker und etwas hohen Blutdruck auch. Und die Mutter hat Alterszucker und Arthrose. Arthrose an den Fingern, aber kein richtiges Rheuma. Arthrose. Okay. Alterszucker haben Sie gesagt? Ja, der Arzt sagt Ihnen immer, Sie hätten Alterszucker. Also die haben den Zucker auch jetzt erst seit wenigen Jahren im Alter gekriegt. Und die nehmen beide eine Zuckertablette, glaube ich, ein. Aber das ist, glaube ich, ganz gut so, sind die Werte ganz gut. Sie haben aber erhöhte Zuckerwerte, oder? Die haben. Die Eltern, ja. Ja, ich meine die Eltern, ja. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie als Gartnerbauer Ja. arbeiten. Ich möchte auch wissen, ob Sie verheiratet sind Ja, ich bin verheiratet oder. und wir haben zwei Kinder. Die Kinder sind 16 und 18 Jahre alt. Die sind gesund. Wir sind gesund. Sie leben mit ihrer Familie Ja, zusammen. ja. Okay. Ich habe alle Fragen meiner Seite gestellt. Und was kann das sein? Was denken Sie, was ich haben kann? Also, Herr Haskenhoff, ich habe noch keine konkrete Diagnose gestellt, aber ich gehe davon aus, dass Sie ein Problem mit Ihrer Bandscheibe haben, Ja. mit Ihrer Muskulatur. Okay. Aber um eine genaue Aussage machen zu können, möchte ich Sie gerne körperlich untersuchen. Ja. Und ich möchte noch eine MRT-Untersuchung machen, Kernspin-Untersuchung, Okay. ja. Danach können wir weiter sprechen, darüber Gut. sprechen. Okay. Bin ich mit einverstanden? Gut. Gut. Alles klar. Haben Sie Brauchen. noch Fragen an mich? Danke. Nein, im Augenblick nicht. Brauchen Sie 5 Minuten zum Ja, Schreiben? bitte. Okay, bis gleich. Bis Ja. gleich. Okay. Ja, guten Ich bin Tag. bereit. Ja. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe eine neue Aufnahme. In der Notaufnahme, die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Habe ich. Okay. Herr Klaus Haskenhoff, 48 Jahre alt, ist 19. Juli 1975 geboren. Er ist 1,84 Meter groß und wiegt derzeit 82 Kilo. Der Patient stellte sich wegen der plötzlich beginnende, seit 3 Tagen bestehende, heftige Schmerzen im Rücken und im linken Bein bei uns vor. Er gab an, dass die Schmerzen brennend sind, eine Ausstrahlung im ganzen linken Bein bis hin zum Fuß vorhanden. Die Schmerzintensität stufte er auf 8 von 10 ein. Außerdem sagte der Patient, dass er Sensibilitätsstörungen am betroffenen Bein habe. Wo sind die Sensibilitätsstörungen? Es ist Außenseite des linken Beins. Ja, linker Unterschenkel, ja. Linken Unterschenkel. Gibt es eine Ursache dieser Schmerzen? Ist er gestürzt oder? Ich habe darüber gesprochen, aber er hat irgendwelche Unfall verneint, aber er habe eine schwere Sarg, habe versucht, eine schwere Sarg hochzuheben und beim Drehen habe er diese Schmerzen verspürt. Eigentlich, das war die Auslöser. Okay, ist das bei der Arbeit passiert? Ja, er ist ein Gartnerbauer. Ja. Solche Schmerzen habe er auch im letzten Satz. Das ist eine intermittierende Lumbalgie eigentlich, aber das war nicht so stark. Die Schmerzen in der früheren Zeit, waren die genauso stark und hatten die auch eine Ausstrahlung oder war das nur Rückenschmerzen? Die war ohne Ausstrahlung. Und ohne Sensibilitätsstörung. Er berichtete nur Rückenschmerzen. Okay. Berichtet der Patient über Paresen? Genau, beim Treppensteigen bemerkte er am linken Fußbereich. Ja, also. Über eine Schwäche im Bein oder auch über, hat er auch Paresen? Hat er Paresen in der Blasenmuskulatur? Hat er Lähmungserscheinungen dort? Ich bin mir nicht sicher. Aber Sie haben mich gefragt, haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen? Ja. Haben Sie mich gefragt? Ich habe keine Beschwerden. Also die Frage nach eventuell neurologischem Ausfall Sphinkter, Blasensphinkter oder Schließmuskel, Stuhlgang, sind verneint worden. Ne? Also da gibt es keine neurologischen Ausfälle. Genau. Aber er habe Kribbeln der Beine auch. Aber keine Störung des Wasserlassens. Also er kann den Urin halten. Ja? Ja. Er hat keine Inkontinenz, weder in der Blase noch im Rektum. Ne? Keine Stuhlinkontinenz. Gut. Okay. Hat der Patient Schmerzmittel gebraucht? Wir haben darüber nicht gesprochen, ob er schon mal Schmerzmittel eingenommen hat oder nicht. Ich muss mal fragen. Aber er bittet keine Schmerzmittel. Okay. Hat der Patient sonst chronische Erkrankungen? Bei ihm arterielle Hypertonie bekannt seit 5 Jahren. Dagegen nehme er Sopolol 5 Milligramm einmal morgens und Ramipril 5 Milligramm einmal morgens und einmal abends. Sehr gut. Gibt es sonst Auffälligkeiten in der Vorgeschichte, Risikofaktoren? Für irgendwelche Hernie-Bandscheibenvorfall, eigener Risikofaktor ist Arbeit. Er ist Gartnerbauer. Ja. Vom okay. Beruf, ja. Das ist sicherlich ein Risikofaktor. Hat der Patient Voroperationen? Ja, mit 7 Jahren Lebensjahr wurde eine Tonsillektomie durchgeführt. Ja. Und mit 18 Appendektomie. Ja. Er habe gesagt, auch wegen einem Unfall des Sprunggelenks wurde eine Osteosynthese durchgeführt. Ja. Wie alt war der Patient da? Ich muss das mal auch fragen. Das war beim Kindheit, aber... Na, mit 21 Jahren, beim Fußballspielen. Ja. Okay, gut. Gut, was haben Sie für eine Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist Diskusprolapsus. Ja. Welchen Bereich würden Sie erwarten bei dieser Ausstrahlung seitlicher Unterschenkel? Ja, L4, L5, oder? Ja, L5, da. Ja. Kann man denken. Ne? Und ja, differenzialdiagnostisch kann man periphere Nervenschaden, degenerative Veränderungen oder Herpes Zoster. Ja, Herpes Zoster, gut, kann oft auch schon noch im Frühstadium sein, ohne Hauteffloreszenzen. Haben wir immer wieder schon erlebt, dass Patienten erst auf Rücken und Bandscheibe behandelt werden beim Orthopäden und dann kommen plötzlich die Hauteffloreszenzen und dann ist die Diagnose eines Herpes Zoster da. Das natürlich anders behandelt werden muss als ein Bandscheibenvorfall, das ist klar. Was spricht denn aber für einen Bandscheibenvorfall, spricht ja eher dieses Anamnese des Hebens, des Drehens vielleicht, dass das ein plötzlicher Schmerz war. Ja. Das spricht nicht unbedingt für einen Herpes Zoster, aber in die Differentialdiagnose sollte man das mit einbeziehen. Gibt es einen Hinweis für eine PAVK? Das war eigentlich, ich muss auch bei der körperlichen Untersuchung auf die Beine gucken, ob irgendwelche Hautveränderungen, Haarausfall gibt oder nicht. Aber er berichtete nicht bei Belastung irgendwelche Schmerzen. Eigentlich, er hat Bewegungseinschränkung, kann nicht bewegen, aber das fängt nicht nach Laufen. Okay. Okay, spricht nicht dafür. Er hat eine Schwäche im Bein, sicherlich eine gewisse Kraftminderung wahrscheinlich. Sie haben beschrieben beim Treppensteigen. Das spricht ja eher auch für eine Bandscheibenproblematik als für eine PAVK. Ja. Gut. Risikofaktoren sonst? Raucht er? Für PAVK, ja. Er hat Nikotinkonsum mit 30 PJ. Ja. Er habe Bluthochdruck, ja. Habe keine familiäre Disposition. Okay. Gut. Also ich würde jetzt Arbeitsdiagnose, Verdachtsdiagnose, Diskusprolaps im Segment vielleicht L5, vielleicht auch S1. L4 ist, glaube ich, ein bisschen höher, aber mal gucken. Und differenzialdiagnostisch sicherlich kann ein Herpes Zoster mit reinspielen oder eventuell eine PAVK. Was spricht gegen ein pseudoradikuläres Syndrom? Es gibt ja auch einen pseudoradikulären Schmerz ins Bein. Also mit einer reinen Irritation vielleicht des Nerven. Wir machen jetzt eine kleine Fachprüfung. Nein, wahrscheinlich spricht dagegen, dass er eine neurologische Symptomatik hat. Also zum Beispiel, dass die Kraftminderung da ist, ne, im Bein, dass er nicht gut Treppen steigen kann, dass er das spürt, dass er da nicht viel Kraft im Bein hat. Das ist, glaube ich, beim pseudoradikulären Syndrom eher so nicht der Fall. Ne? Aber ich denke, die Arbeitsdiagnose ist so. Was machen Sie jetzt weiter an weiteren diagnostischen Schritten? Also wenn wir Diskusprolaps bestätigen, es hängt davon ab, welche Stufe es hat. Wir haben konservative Therapie mit dem konservative Therapie anfangen, medikamentös. Er hat Schmerzen, Schmerztherapie und antiinflammatorische Therapie, auch Physiotherapie. Okay. Gut, ich meinte zuerst, da haben Sie ja vorhin schon gesagt, zuerst die körperliche Untersuchung mit Schwerpunkt neurologische Untersuchung, Reflexe, Pulse, Hautinspektion, gegebenenfalls Bildgebung kommt ins Spiel, MRT oder ein CT, je nachdem. Und dann entscheidet, ist es etwas konservativ zu behandeln, sollte man versuchen, oder eben operativ. Der Patient hat keine akute Symptomatik, die eine Intervention notwendig macht, wie eine Blasen- und Mastdarmproblematik. Er hat keine Inkontinenz. Insofern können wir jetzt erstmal mit einer ausreichenden Schmerztherapie auch dem Patienten vielleicht dann auch helfen. Ja. Gut. Ja, ich finde, das haben Sie sehr gut und sehr ruhig gemacht und die Anamnese auch systematisch gut erhoben. Und das war auch sehr gut verständlich. Nachher bei der Schilderung beim Oberarzt, dann versuchen Sie mal nicht die Hand vor den Mund zu nehmen. Das haben Sie häufiger dann gemacht. Das ist einfach weghalten, die Hand. Ne? Nächstes Mal. Aber gut ist, Sie haben die Fachausdrücke dann eingesetzt. Tonsillektomie, Appendektomie, Osteosynthese. Das wird ja gewünscht, dass Sie da umschalten von der Patientensprache in die medizinische Sprache. Und ich denke, das ist Ihnen gut gelungen. Dankeschön. Ja. Und wann haben Sie Prüfung? Am 16. Mai. Und wo haben Sie die Prüfung? In Düsseldorf, Arztkammer.